Aufgabe Herzketten. Die Buchstaben in den Herzketten ergeben ein Wort. Welche Wörter stehen in den Ketten? Lies dir die Wörter leise vor.